Упражнение 12, страница 110. Fand das Sportfest am Sonntag statt? Begann das Sportfest mit dem Wettkampf der Leichtathleten? Nahmen auch Schwerathleten am Wettkampf teil? Spielte man im Stadion Volleyball? Nahm die Volleyballmannschaft ihres Betriebes am Sportfest teil? Fand auch ein Freundschaftstreffen der Fußballmannschaften statt? Spielten Sie Tennis? Haben Sie gesiegt?